dich aufhören, dich zu lieben. In meinem Kopf sind all deine Bilder und die Erinnerung. Halt nicht meine Wunde, ich will dich sehen für ein paar Stunden. Ich kann dich nicht vergessen, es gelingt mir nicht. Es gelingt mir.